alle Sonnen und Monde und Sterne da? Wow. Wir sind Zweiraumwohnung. Und wir geben euch alles, was wir haben. Alles. Alles. Alles. Warum ich verrückt bin. Ich weiß warum, es ist mir egal. Ich weiß warum ich nicht denken kann, wenn du da bist. Kann ich nicht denken, denken, denken, denken, denken. Und ich mach weiter. Nichts. Da, da, da, da, da, da. Thank you. Vielen Dank. So, jetzt ist der Moment für die Mädchen. Welche Mädchen möchten mit mir jucken? Zum Beispiel in weiß. Die hier. Traust du dich? Okay, hier, die traut sich auch. Die weiße und die dahinter. Alle rauf zu mir. Hello. Mehr Mädchen. Sehr viele Mädchen, mindestens 30 Mädchen. Die Wirklichkeit. Dein Rock ist da. Hier runter? Nein? Alle hinten runter. Oh, ihr dürft Backstage. Keiner darf Backstage, nur ihr. So, jetzt kommt was ganz Ruhiges. Ausnahmsweise mal was Ruhiges. Das passt auch zu dem Motto des Abends. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Auch eine Nummer, wo man durchaus mal eine bekannte Person oder eine unbekannte Person küssen kann, bietet sich regelrecht an. Thank you. Vielen Dank. Danke. Jetzt ist eigentlich eine kleine Aktion geplant, aber wir werden sehen. Genau. Thank you. komm zusammen. Jetzt kommt noch was Neues. Und zwar, ich wollte bei der Gelegenheit mal ein bisschen zu euch kommen. Das ist unsere neue Single. Die heißt Spiel mit. Hallo. Genau, nehmt eure Freundin auf die Schultern, damit ich hier nicht so alleine bin. Hallo, spiel mit! Ihr habt es so schön hier. Thank you. los. Ich bin dein Ball. Wenn du wieder aussteigst, bist du ein anderer. Dein Blick ist weich. Liebe. Irgendwann kommt das letzte Stück und das ist jetzt. Dafür praktisch nie gespielt. Nie stimmt natürlich nicht. Aber hier nicht. Hört ihr mich? Okay. Ihr wisst ja, es ist eh alles anders. Seht ihr ja, anders als beim letzten Mal. Kommt gleich, wenn ihr wollt, aber das kommt jetzt nicht. Nee, dann müsst ihr noch ein bisschen für klatschen gleich. Aber jetzt kommt der andere Knaller. Kann sich nur um Stunden handeln. Herr Eckert. Alles ist anders. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke. Wow, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ich wollte euch noch die Band vorstellen. Es ist ja alles anders als letztes Jahr. Wir hatten letztes Jahr eigentlich unser bestes Konzert überhaupt des Jahres. Und deswegen war ich heute richtig aufgeregt. Heute alles anders für euch. Das ist der Rob Sartorius, der stimmt gerade, der spielt auch gleich was. Und das ist der Jens Wagemann, der spielt auch gleich was. Und uns kennt ihr ja, das alte Adventure-Team. Dementsprechend auch die älteste Gurke, die wir an Bord haben, aber nicht die schlechteste. Ich weiß nicht, stimmt das? Fahr doch mit mir nach Italien. Wir verstehen zwar kein Wort, aber lieber mal da nichts verstehen, als nur bei uns im Ort. Dann denk ich mal was anderes, als immer nur an dich. Ich will an dich denken. Ob mich jemand liebt und meine Telefonnummer hat. Warum immer alle Fernsehen? Das macht doch dick. Ich stell mir vor, ich wär ein Fuchs. Ein Zeichentrick. Dann denk ich mal was anderes. Vielen Dank. Danke und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Sehr schön. Danke. Okay.